Der Rat für Internationalen Kim-Jong-il-Preis gab am 16. Februar zu Ehren der jüngsten Veranstaltung zur Leihung des Internationalen Kim-Jong-il-Preises ein Bankett. Eingeladen wurden dazu der stellvertretende Vorsitzende des ZK der Partei der Arbeit Koreas Kim Ki-nam, die Mitarbeiter des betreffenden Bereiches und der Sekretariatsleiter des Internationalen Soziologie-Instituts Ogami Genichi und seine Begleitung. Zugegen waren dabei auch der Chefsekretär des Rates für Internationalen Kim Jong-il-Preis und der Chefredakteur der russischen Zeitung Javtra und Mitglied des Rates und ihre Begleitungen.